1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, ihr Lieben. Da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes Wochenende. Und ich freue mich jetzt auf die neue Woche mit euch, auf eure Themen. Und heute starten wir mit einer freien Themennacht. Ihr könnt euch melden zu jedem Thema, das euch interessiert, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer wie immer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und mein erster Anruf heute Nacht ist eine Anruferin und sie heißt Katharina, 28. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Katharina. Hallo. So, über was reden wir? Ich bin total aufgeregt. Leg einfach mal los. Okay, also mein Freund hat sich vor über einem halben Jahr von mir getrennt und es war für mich sehr hart und sehr schwer. Und ich habe jetzt das Problem, dass ich mich seit der Trennung so ziemlich schnell von einer Liebelei und Affäre in die nächste stürze. Und das kenne ich so überhaupt gar nicht von mir. Wie lange wart ihr denn zusammen gewesen? Fast 3 Jahre. Ja, wieso seid ihr auseinandergegangen? Ja, er hat sich von mir getrennt aus heiterem Himmel. Also es gab auch keinen Streit vorher, keine Vorankündigung, nichts. Und er sagte, ja, dass die Gefühle nicht mehr da wären und er würde meinen Ansprüchen nicht gerecht werden. Und deinen Ansprüchen? Ja, ja. Also, was meint er damit? Ich glaube, dass er damit meinte, dass ich halt im Beruf erfolgreicher war als er. Also er hatte erhebliche Geldprobleme und er kam damit halt nicht zurecht, dass ich halt im Job erfolgreich bin. Und was machst denn du beruflich? Ich bin beim Fernsehen. Du bist eine Kollegin? Ja, so ungefähr, ja. Auch moderierst du auch? Nein. Ich bin Synchronsprecherin. Ach, das ist ja interessant. Ja. Also eine freie Mitarbeiterin, die Filme... Große Filme, kleine Filme synchronisiert. Richtig, genau. Kennen wir einen Film, den du gesprochen hast? Oder möchtest du da nicht so drüber sprechen? Nee, eigentlich nicht. Okay, dann ist es auch völlig okay. Wir wollen dich ja nicht irgendwie dann an die Öffentlichkeit zerren. Genau. Okay, also das war der Grund, dass er sich da ein bisschen zurückgesetzt fühlte oder dass er nicht so mitkam mit deiner Karriere oder mit deinem Vorankommen im Beruf. Richtig, genau. Ja. Was hat er beruflich gemacht? Er war nur Musiker und hat aber eigentlich nichts Großartiges gelernt. Also hartes Brot halt und hat sich da auch nicht besonders angestrengt und hat sich halt nicht besonders viel Mühe gegeben. Jetzt kann man ja eigentlich sagen, sei froh, dass du dich schnell schon wieder jetzt offensichtlich verliebt hast. Aber? Ja, das Problem war halt, also ich habe kurz danach eine Affäre mit einem Arbeitskollegen gehabt und habe mich da ziemlich schnell verliebt, verschossen, kann man schon so sagen. Und ich habe ziemlich schnell Gefühle investiert und er hat mir aber ziemlich schnell gesagt, dass er keine Beziehung möchte. Mhm. Und da war ich natürlich ziemlich enttäuscht, habe dann aber dann doch wieder ziemlich schnell an meinen Ex-Freund gedacht. Und und dann habe ich aber auch schon einen Monat später einen Musiker kennengelernt, mit dem ich was gehabt habe. Und das kenne ich so überhaupt gar nicht von mir, dass ich mich schnell auf solche Sachen einlasse. Und ist das schlimm? Ja, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, ob das so richtig ist, dass ich so schnell immer Gefühle für andere Männer entwickle oder entwickeln will. Und vielleicht ist das ja im Moment so die Strategie deines Unterbewusstseins auch mit dem Trennungsschmerz. War das ein richtiger Schmerz für dich, dass er? Ja. Also es hat schon sehr wehgetan, hat dich sehr verletzt. Ja, hat mich sehr verletzt. Nach 3 Jahren, das ist ja auch schon eine ganz schön lange Zeit. Richtig. Du warst noch in den verliebt. Ja. Du hast ihn noch geliebt. Richtig, Ich habe ihn sehr geliebt und das wusste er auch. Und wenn man halt über die Zukunft ausspricht und Pläne hat und dann auf einmal trennt sich der eine vom anderen es gab keine Vorankündigung, nichts oder wo man was erahnen konnte, dann war das schon ziemlich vielleicht, hart für mich. Vielleicht ist das eine Strategie deines Unterbewusstseins, mit dem Schmerz zurechtzukommen, was ich gar nicht so schlecht fände. Besser so, als wenn du völlig frustriert oder depressiv in der Ecke sitzen würdest und nur den alten Zeiten nachtrauern würdest. Ja. Ist es denn so für dich auch definitiv, dass es kein Zurück mehr gibt? Oder? Ja, das ist definitiv klar, ja. Das ist klar so. Ja, weil ich bin nie eine Frau gewesen, der die einem Mann hinterhergelaufen ist. Und wenn ich weiß, es trennt sich jemand dann von mir aus heiterem Himmel, dann halt er halt Pech. Und hast du mir gerade erzählt, dass du dich einmal in diesem halben Jahr in diesen Arbeitskollegen verliebt hast, der aber nichts von dir wollte. Richtig. Gab es das nochmal, dass du dich verliebt hast und dass der Mann dann nichts wollte, oder waren es nur Affären? Nee, also ich habe vor ein paar Wochen habe ich einen Mann kennengelernt, auch an einem Abend, wo ich überhaupt keinen Bock auf Männer hatte und eigentlich nur einen schönen Abend haben wollte und fand ihn dann auch ganz toll und hat mir halt sehr viel Komplimente gemacht, der Abend war schön und hat sich dann am nächsten Tag zwar noch mit einer SMS gemeldet und danach kam aber nichts mehr. Also ich habe auch langsam auch so ein bisschen den Glauben an die Männer verloren, muss ich sagen, weil... so schnell sollte das nicht passieren. Nee, aber so viele, wo ich dann auch gedacht habe, na ja, da könnte man sich ja auch nochmal treffen und so, aber da passiert dann auch einfach nichts weiter und dann wird sich nicht gemeldet und ich habe mich dann aber nochmal, das war ja so Anfang des Jahres, noch einen Freund so ein bisschen verschossen, den ich schon ein bisschen länger kannte und der hat also sich 2 Wochen sehr um mich bemüht und ich habe mich aber sehr zurückgehalten, also da gab es keinen Sex oder so und als er mich dann gefragt hat, ob ich mit ihm schlafen will und ich nein sagte, hat er sich ab dem nächsten Tag nicht mehr bei mir gemeldet. Aha. Ja. Mit wie vielen Männern hast du denn seit der Trennung von deinem Freund schon geschlafen? 2. Ja, das geht ja noch. Ja. Also das ist ja noch harmlos. Ich hatte jetzt mehr vermutet. Nee, also ich ärgere mich eigentlich so mehr darüber, dass ich jedes Mal, wenn ich jemand Neues kennenlerne, dass ich da sofort Gefühle entwickle. Ja, das ist genau der Punkt, auf den ich gerade ansprechen wollte. Das ist genau der Punkt. Wenn dir... Du musst das halt so lancieren, dass du das so ein bisschen als Spiel auch siehst, so wie die Männer das ja auch sehen. Mhm. Und dass du das nicht zu ernst nimmst und dir auch keine Hoffnungen machst. Dann, glaube ich, ist das eine gute Methode, auch mit einem Liebesschmerz gut zurechtzukommen. In dem Moment aber, wo du anfängst, sofort irgendwie was Ernsthaftes zu denken, ist natürlich die Gefahr der Enttäuschung sehr groß. Richtig. Und das passiert bei mir ziemlich schnell, dass ich dann da... Schnell Gefühle entwickle und das will ich eigentlich gar nicht, weil ich glaube auch gar nicht, dass es mir gut tun würde, mich gleich sofort in eine neue Beziehung zu stürzen. Und dann wäre es vielleicht klug, sich auch gar nicht auf so Kleinigkeiten im Moment einzulassen. Ja. Wenn du das nicht als Kleinigkeit nur so sehen kannst, dann lass es lieber ganz sein, dann kommst du gar nicht so in die Bredouille wie jetzt. Ja. Aber letztendlich ist es doch wieder auch ein Kompliment für dich, dass da so viel passiert in deinem Leben und dass du da nicht wie so ein Mauerblümchen sitzt. Ja, das stimmt schon. Und ich finde es dann auch irgendwie auch ganz lustig, aber wenn ich dann halt doch merke, okay, den finde ich wirklich richtig toll oder den finde ich richtig interessant und ich halte mich dann auch zurück und es passiert dann trotzdem nichts. Und sie melden sich einfach nicht oder also das nervt mich einfach. Ja, verstehe ich. Aber so ist es. So sind sie. So sind die Menschen, so sind die Männer, so sind auch wahrscheinlich viele Frauen. Da muss man dann halt tapfer durchgehen, bis man an die richtige Stelle kommt. Ich würde mich an deiner Stelle wirklich ein bisschen zurücknehmen. Vielleicht bist du auch noch verletzlich durch die Trennung von deinem Freund. Ja, auch sein, das bin ich auch noch natürlich, klar, weil das lässt einen natürlich auch nicht kalt. Und aber ich bin sicher, bei der Stimme dauert das nicht mehr lange, bis es dann zu einer richtigen großen Liebe wiederkommt. Ja, schön wär's. Wirklich gute Stimme, also wundere mich nicht, dass du in dem Beruf bist. Oh, danke schön. Ja. Danke. Katharina, nimm dich ein bisschen zurück und dann wünsche ich dir dann doch baldmöglichst eine neue, vielleicht, aber du hast recht, vielleicht muss man ja auch immer noch ein bisschen, ich finde das für mich persönlich ja auch, ich bin nie von einer Beziehung in die andere gesprungen, das habe ich nie gekonnt. Ich brauchte immer eine gewisse Zeit der Beruhigung und des so zu mir Kommens, um dann auch wieder zu sagen, okay, jetzt beginnt was Neues. Richtig. Vielleicht lass dir noch ein bisschen Zeit und dann ist es umso besser. Ja. Alles Gute und viel Erfolg im Beruf. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Gerne. Tschüss. Okay. Katharina, tschüss. Ciao. Tschüss. So. Ach, das ist auch sehr interessant. Wir haben keinen Ton im Fernsehen. Na, wunderbar. Das heißt, ach, wir haben es eingeblendet, dass es eine Tonstörung gibt. Das ist natürlich für diese Sendung besonders misslich, wenn man uns nicht hören kann. Zu sehen gibt's ja nicht viel. So. Mit wem machen wir weiter? Frage ich meine Regie? Mit Markus. Markus ist 26. Guten Morgen, Markus. Ja, hallo. Markus, um was geht's bei dir? Ich weiß nicht, ob du das gehört hast oder mitbekommen hast. In Dresden war ja dieses Wochenende die große Nazi-Demo. Ja. Ja, und ich war einer von den Gegendemonstranten quasi, die versucht haben, die Nazis zu blockieren. Und es gab da einen Angriff auf ein Wohnprojekt, auf ein linkes, von ungefähr 100 Rechten. Und ich war quasi in dem Haus drin, als es angegriffen worden ist. Ach du lieber Gott. Ach du lieber Gott. Genau. Erzähl mal, wie hast du das erlebt? Also ich eigentlich war ich nur dort, um meinen Bruder abzuholen. Und wir standen auf der Straße. Ich hatte halt gerade mein Auto geparkt. Und dann kam ein Streifenwagen ganz schnell angefahren. Und ein Polizist, der drin saß, hat uns angeschrien, dass wir abhauen sollen. Wir wussten erstmal gar nicht, was los ist. Und dann haben wir halt gesehen, dass ungefähr 300 Meter die Straße rauf 100 Nazis auf uns zukamen quasi. 100? Ein großer Mob. Ja, 100 ja. Oder sogar 150. Ja. Ist ja mal schwer, ein bisschen das einzuschätzen. Und da waren auch nur zwei Polizeistreifen. Also es war nicht viel Polizei dort. Also nicht wie sonst, dass da eine Hundertschaft oder mitläuft, sondern nur zwei Polizeistreifen waren. Ja, mein Bruder ist dann schnell ins Haus reingelaufen quasi. Und ich habe mein Auto weggefahren, damit es nicht demoliert wird. Und als ich quasi zurücklaufe zu dieser Wohnung, sehe ich, dass die Nazis vielleicht 50 Meter schon von mir weg sind. Und das war quasi nur eine Wand aus schwarzen Demonstranten quasi. 100 Leute? Ja, 100 Leute oder 150, ich weiß jetzt nicht ganz genau. Und ich stand gerade an dem Wohnprojekt, quasi an dem Eingang, und habe dort noch schnell angeklopft, weil ich gehört habe, dass Leute drin sind, und habe geschrien, dass sie mich reinlassen sollen. Markus, ich unterbreche dich mal eben. Ich höre gerade, dass unser Fernsehton wieder da ist. Ich sag mal eben den Leuten, dass du da bist, dass du dran bist, dass du aus Dresden anrufst. Und am Wochenende gab es ja große Auseinandersetzungen zwischen Nazis und der Polizei und Gegendemonstranten in Dresden. Und Markus, der Anrufer, jetzt gerade mein Gast hier, ist von Nazis in einem Haus angegriffen worden, in dem ihr gewohnt habt oder euch befunden habt. Ja, das ist halt so ein Wohnprojekt quasi, also von alternativen Leuten. Ja. Und unten ist halt quasi noch so eine Eckkneipe, wo es ab und zu mal was zu essen gibt oder ein Konzert und sowas. Und du hast gerade gesagt, dass da ungefähr 100 Nazis dann auf euch zukamen, auf dieses Gebäude zukamen. Ja, die Straße runter quasi und an dem Haus vorbei und quasi auf mich zu. Und ich stand vor der Tür, habe halt angeklopft, quasi halt geschlagen, damit sie mich reinlassen und gerufen. Und dann ging zum Glück auch noch die Tür auf. Und drin in den kleinen Raum, der ist nicht größer als 20 Quadratmeter, standen dann 50 schwarz gekleidete Antifa-Leute, also die Leute auch Linke, quasi Linksradikale. Die wussten schon, dass halt es sein könnte, dass Rechte vorbeikommen, weil es letztes Jahr zum Beispiel schon einen Brandanschlag gab. Auch zu diesem 19. Februar. Und da haben die sich quasi schon darauf eingestellt, dass es da einen Angriff geben könnte. Bist du denn so zwischen die Fronten geraten? Ja, also ich bin da auch ab und zu gewesen, aber jetzt so ein krass linksradikaler bin ich nicht. Was ist denn dann in dem Haus passiert mit dir? Ich muss noch dazu sagen, dass die Leute halt drinnen schon, die hatten Sturmhauben auf, Schlagstöcke in der Hand und also drin, waren radikale Linke. Es waren radikale Linke quasi. Ja. Und ich war erstmal perplex, weil ich es nicht geahnt habe, dass so viele Leute da drin stehen. Und habe gesagt, oh, ihr seht ja nett aus, quasi um die Situation ein bisschen aufzulockern. Und bin dann nach hinten durchgelaufen, um die Leute halt nicht zu behindern quasi. Und ich wusste ja, dass es quasi gleich losgeht. Dann habe ich nur gesehen, quasi, dass schon die ersten Fensterscheiben mit Steinen eingeworfen worden sind, von draußen. Also von den Nazis halt, wiederum, wie ist es dann eskaliert? Irgendjemand hat zuerst Steine geworfen, ich weiß nicht wer. Und dann wurden halt Steine aufs Haus geworfen, mit Stangen versucht, durch die Fenster zu kommen, die Tür versucht einzutreten. Ich bin dann nach hinten rausgelaufen, also zum Hintereingang oder Ausgang. Und dort waren dann halt auch noch 20 Linke, die dann quasi gegenüber von der Straße waren dann nochmal 50 Nazis, die dann halt sich auch schon Kämpfermitteln quasi geliefert haben. Ja. Bist du denn gut aus dem Schlamassel da rausgekommen? Ja, glücklicherweise habe ich nur ein paar Schürfwunden Weil die Bilder im Fernsehen sahen ja schlimm aus und es sind auch viele Polizisten. Ja, es gibt auch auf Spiegel Online und YouTube ein Video dazu. Ja. Das Stadtteil nennt sich Löcktau und das Wohnprojekt Praxis. Ja. Und da kann man sich das ja mal ansehen, wie das aussieht. Das also haben sich ja die... auch, dass die Polizei in der Nähe stand und nicht angegriffen hat. Ja. Wobei die Polizei ja auch, es gibt ja auch schwer Verletzte unter Polizisten. Ja, man muss halt immer gucken, das waren Streifenwagen und nicht viele. Da kann ich es schon nachvollziehen, dass sie nicht angegriffen haben. Ja. Ist halt dann immer die Frage, ob man zum Beispiel Warnschüsse oder sowas abgibt, ob das dann überzogen ist oder ob das halt... Mhm. Du lebst da mitten im Geschehen drin. Was glaubst du, wie könnte man die ganze Lage deeskalieren? Wie könnte man das entschärfen, die Situation, dass nicht immer wieder solche schlimmen Bilder durch die Medien laufen und dass es überhaupt dann so passiert? Also ich würde mal sagen, das ist halt eine Wunschvorstellung und es wird immer sowas geben, wenn so radikale Gruppen aufeinandertreffen quasi. Mhm. Die suchen ja auch teilweise diese Auseinandersetzung. Ja. Und das ist sehr schwer. Sind wir uns einig? Man hätte vielleicht von der Polizei aus es waren ja mehrere tausend Polizisten in der Stadt und da hätte man vielleicht schon vorab dort ein paar Polizisten abstellen können. Besonders mit dem Hinblick, dass es im letzten Jahr schon einen Brandanschlag gab, also auch von der rechten Szene. Aber wir sind uns klar, dass es auf beiden Seiten, sowohl bei den Rechten als auch bei den Linken, sehr radikale Strömungen gibt. Ja, ja, und klar, sehr brutale Menschen gibt. Die das dann hochschaukeln und die Leidtragenden. Ich muss aber dazu sagen, wenn die Leute jetzt, also diese radikalen Linken nicht im Haus gewesen wären, ich glaube, dann wäre es ziemlich schlimm ausgegangen. Verstehe. Weil, also, die radikalen Rechten uns quasi verprügelt hätten. Mhm. Da leben ja nicht nur quasi Linksradikale drin, sondern auch Familien mit Kindern und so weiter und so fort. Du hast schon verstanden, ja, genau. So, Markus, dann freuen wir uns, dass du da mit dem blauen Auge, kann man ja sagen, davon gekommen bist. Ja, ja. Und ich sag schön. Also ich würde es den Leuten nochmal nahelegen, sich das vielleicht im Internet anzugucken, damit man sich halt auch mal ein Bild drüber macht. Ja, finde ich eine gute Idee. Ja. Es gibt halt auch ziemlich viel Gewalt von Polizisten. Ja. Das kann man bei YouTube nachgucken und so. Ja. Wobei. Ja, dann. Ja? Wobei man ja auch immer sehen muss, für die Polizei ist es ja auch eine sehr schwierige Situation. Ich bin immer sehr vorsichtig mit Polizisten schelte. Ja, das ist manchmal berechtigt, aber manchmal ist es auch nicht berechtigt. Also ja, klar, es ist eine extreme Situation, aber es gibt schon einige Stellen. Zum Beispiel, wenn eine Frau auf dem Boden sitzt, dann muss man nicht noch mit der Faust da mal reinschlagen, die man auch einfach so hätte wegtragen können. Zum Beispiel. Okay. Okay. Gut, Markus, dann sage ich schöne Grüße nach Dresden. Ja, in der Hoffnung, dass es lange ruhig bleibt oder am besten für immer ruhig bleibt in diesem Bereich. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, kann man nur hoffen, ja. Tschüss. Danke sehr. Ciao. Tschüss. So, wir entschuldigen uns für die Tonstörung. Wir wissen nicht, wo der Fehlerteufel lag. Ich weiß nicht, ob ihr uns von Anfang an im Fernsehen nicht gehört habt. Im Radio hat man uns ja gehört. Ja, freie Themennacht, Montag und es geht weiter mit Irmchen. Und Irmchen ist 64. Guten Morgen, Irmchen. Ja. Auch wunderschönen guten Morgen, Oma. Ja. Irmchen. Mein Sohn, er macht mich krank. Ja, der ist 40 Jahre alt und jedes Jahr 3 bis 4 Mal in die Psychiatrie. 3 bis 4 Mal in die Psychiatrie? Ja. Warum? Was ist denn mit ihm los? Ja, und zwar angeblich leidet er unter Depression, aber da muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar, wir haben ihn mit 11 Monaten damals adoptiert. Und da lief noch alles wunderbar, dann kam er zum Bund, lief auch noch gut und dann war ja die Wende. So, und dann lernte er eine Frau kennen, hatte 2 Kinder, die Frau, die hat sich also mit getrennt. Er war dann obdachlos und ist dann auch zu Dieter Bohlen, zur Villa, an Achter mit gegangen. Was? Wo ist er beim Dieter Bohlen gegangen? Ja, der war als Stalker 2006 bei Dieter Bohlen vor der Villa, groß in den Medien aufgeführt. Ja, mir haben sie eine Wohnung eingerannt und alles in sowas. Als Stalker? Ja, Das haben sie damals übertragen in den Fernsehen und alles, ja. Und er hatte ja mit behauptet, dieser Bohlen wäre sein Vater. Stimmt aber nicht. Ja, ja, ich erinnere mich da grob dran. Ja, das ist schon ein paar Jahre her. 2006 hast du? Ja, war das, ja, genau. Das ist aber er ist nicht eingebrochen in die Wohnung. Nein. Er hat aber vor dem, später. Er hat vor dem Haus gestanden. Ja, 3 Wochen lang und hat ihn also wirklich mit belästigt ohne alles. Und hat dann offiziell gesagt, er sei der Sohn von Dieter Bohlen. Ja, genau. Was natürlich alles Quatsch ist. Ja, er hat ja leibliche Eltern und uns, ja, wir haben ihn ja damals adoptiert, auch als Baby. Was ja. ist denn damals eigentlich aus dieser Sache dann mit Dieter Bohlen geworden? Ja, hat der eine Anzeige erstattet, oder? Ja, und er war dann in Lüneburg in der Psychiatrie. Ich habe mich dann auch noch mit entschuldigt aus Berlin und habe das erstmal klar gemacht, dass das also unmöglich war, dass er der Vater vom Dieter Bohlen ist, so. Ah ja, und ja, und dann... Also es gab kein gerichtliches Nachspiel oder so? Nee, aber ja, er hat sich eben eingebildet, ja, das ist eben so. Und dann war er in Berlin, war allerdings wieder obdachlos und dann kriegte er in Berlin eine Wohnung und ich war jetzt eigentlich auch ein bisschen froh. Ich dachte, Mensch, und er hat sich jetzt auch gefangen, gekaufte ein Auto, hatte eine Freundin wieder kennengelernt, ja, und jetzt geht das wieder los. Und Schlimme ist ja, er verachtet uns, ja, und hier behauptet mein Bruder, also mein Stiefbruder, hätte ihn vergewaltigt als kleiner Junge. Obwohl ich also mit zusagen muss, mein Stiefvater hatte mich ja auch damals vergewaltigt. Ja, und deshalb habe ich ja mit Kinderlosigkeit also mitbezahlt und deshalb haben wir ja damals gemacht. Aber Moment mal, aber seine Beschuldigung ist an den Haaren herbeigezogen, meinst du? Na, ja, das weiß ich nicht. Also ich wage mir das auch nicht zu bezweifeln. Ja. Ja, ich meine, ich hatte ja eine Stiefmutter und einen Stiefvater und es war eben so bei uns in der Familie. Ja, da wurde meine Nichte vergewaltigt von ihrem Vater und ich bin damals vergewaltigt worden. Ich meine, ist wohl aus möglich. Wie ist denn das Verhältnis im Moment? Habt ihr überhaupt noch ein bisschen Kontakt mit Ja, wir haben. Er ist auch in der Psychiatrie, sie sagt aber eben immer, er will von uns nicht mehr wissen, ignoriert mich und das macht mich krank, weil ich ja wirklich immer wieder versuche, ich will ihnen helfen, weißt du. Und aber letztendlich, und wenn das jetzt über so viele Jahre geht, dass er immer wieder in die Psychiatrie geht, das heißt, er hat ja wirklich ein ernsthaftes seelisch-psychisches Problem. Ja, und Schlimme ist ja, weißt du, und ich habe mich nun aufgeregt. Er war jetzt 2-mal drinnen, die wollten ihn auch nicht wieder einweisen, haben ihn wieder nach Hause mitgeschickt. Ich habe dann im Krankenhaus eine Emil mitgemacht, ja. Eine was mitgemacht? Emil, also hingeschrieben hast, die ihn doch bitte einweisen möchten. Hm. Ja, er leidet unter Wahnvorstellung, Depression. Aber, Irmchen, pass auf. Wenn die Sache so lange läuft und er ist offensichtlich seelisch erkrankt und er will im Moment oder schon seit einiger Zeit nichts mit dir oder euch zu tun haben, mit dir und deinem Mann. Ja. Wie lange will er schon nichts mehr mit euch zu tun haben? Naja, ja, ich sage mal, es geht los seit dem Dieter Bohlen. Aber er also seit sagen wir mal so seit 2006. Ja, der fängt sich warum lässt du dann auch nicht ab von ihm? Ja, ich will ihm helfen. Ja, gut, aber Moment. Meine Hilfe. Ja, aber offensichtlich will er sie ja nicht. Naja, ich weiß nicht. Ich will mir ja bloß später mal auch nicht Vorwürfe machen müssen, irgendwas vernachlässigt also mitzuhaben. Offensichtlich brauchst du dir das auch nicht vorwerfen, weil du schon so viel unternommen hast. Eigentlich irgendwann muss man dann ja auch mal einsehen, mehr kann ich nicht machen. Und wenn ich jetzt immer weiter und immer weiter versuche, mache ich die Sache vielleicht noch schlimmer. Ja, das ist ja mit komischerweise, ich ziehe mich zurück, ja, dann ruft er an, ach Mutti, und kannst du nicht mal, ja, und dann ist er wie so ein 7-Jähriger, ja, jammert am Telefon, ich hab euch doch bloß noch und ich hab ja niemanden. Aber so hast du es mir gar nicht erzählt. Ich habe gerade verstanden, dass er gar keinen Kontakt mehr will mit euch. Nee, er sagt zwar immer, er will nicht, aber im Innern braucht er uns. Wie oft hat er dich denn im letzten Jahr zum Beispiel angerufen? Ja, na öfters, ja. Also fast einmal die Woche. Ach dann so. Wollte er wieder Ach nicht. So. Ja, und ich denke auch mal, das war launisch. Und mein Mann, der ist ja anders drin. Der sagt, dann lass ihn, wenn er und nicht will. Aber also es ist ein permanentes Hin und Her. Es ist der Junge ist gut, der Mann, der ist seelisch sehr krank. Ja. Du weißt nicht, was du machen sollst. Nee. Wie könntest du ihm denn helfen? Ja, das weiß ich eben auch nicht. Ich meine, ja, der ist manchmal ist er euphorisch, man spricht mit ihm, ja, ist alles schick und paletti. Und 5 Minuten später, ja, dann ist er wieder zu Tode betrübt und sagt, ich will von euch und nicht wissen. Und auf der anderen Art braucht er uns. Und das ist eben. Pass auf, Irmchen, wir machen Folgendes. Das ist jetzt wirklich ein Spezialproblem, da der Sohn ja wirklich seelisch erkrankt ist. Mhm. Ich möchte, dass mein Psychologe dich berät, was du da wirklich ganz genau und gezielt machen kannst. Ja. Dass du vom Fachmann jetzt eine Auskunft bekommst, okay? Ja. Alles klar. Gut, dann legst du bitte auf und wirst von Inga, das ist mein Psychologe, heute Nacht angerufen. Ja, gut, alles klar. Vielen Dank. Alles Gute, sehr gerne. Tschüss. Ja, tschüss. Hier ist Sabine. Sabine ist 32. Guten Morgen, Sabine. Ja, einen schönen guten Morgen. Sabine, um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht es darum, dass ich halt ein Problem mit meinem Freund habe. Ich gehe halt davon aus, dass er halt mich notorisch schon fast betrügt. Ich sag mal, ich versuche jetzt mal ganz kurz da die Vorgeschichte zusammenzufassen. Sag mir erstmal, wie lange ihr zusammen seid schon? Wir kennen uns jetzt seit einem knappen Jahr. Ja. Und ich sag mal, es fing halt ein bisschen schwierig an, weil er halt am Anfang auch zweigleisig gefahren ist. Und fest zusammen sind wir im Prinzip seit Mai. Mhm. Okay. Und es war halt so, dass er halt zu Beginn zweigleisig gefahren ist und wir sind dann halt zusammengekommen und er hatte dann halt, ist dann halt im Prinzip in so eine Art Depression gerutscht. Also wir waren dann halt auch bei mehreren Ärzten mit ihm und er hat mir dann halt auch gesagt, dass es halt so ist, dass er halt durch seine schlechte Kindheit bedingt halt irgendwie mit sich selber nicht so zurechtkommt und ist halt sehr bereut, dass er halt seine ganzen Ex-Freundinnen immer betrogen hat und dass seine Beziehungen halt auch immer daran gescheitert sind, dass er untreu war, das aber im Prinzip ändern möchte und da an sich arbeiten will. Ja. Und er hat dann halt auch Medikamente bekommen und ist eingestellt worden und es ging ihm jetzt eigentlich die ganze Zeit auch besser. Und ich habe aber halt das Gefühl, dass im Prinzip seitdem die Medikamente eigentlich angeschlagen sind, er jetzt dann quasi dasselbe mit mir macht, was er ja eigentlich immer bereut hat. Ach so, seelisch haben die Medikamente ihn aufgebaut, aber jetzt geht er wieder fremd. Richtig. Und du bist sicher, dass er fremd geht? Ja, also es ist so, dass er war halt vor 2 Wochen oder vor 4 Wochen war er angeblich halt bei seiner Schwester. Die wohnt halt woanders, da war er dann mit seiner Mutter über Nacht auch und hat mir dann auch wirklich komplett den Tagesablauf abends erzählt. Da hat er mich zwischendurch kurz angerufen, was die wann zu welcher Stunde gemacht haben. Mhm. Also auch wirklich aus der Pistole geschossen, also so könnte ich überhaupt gar nicht lügen, ja, dass ich denke, ah ja, natürlich ist er bei seiner Schwester. Mhm. Und 2 Tage später habe ich dann halt zu Hause so einen Zettel gefunden von so Party-Picturen, ja, du wurdest fotografiert. Aber dann in einer anderen Stadt und dann habe ich mir das halt aufgerufen und da war er dann halt mit einer gemeinsamen Bekannten auf einem Foto. Oh. Du hast ihn darauf angesprochen? Ich habe ihn dann darauf angesprochen letzte Woche. Hat er zugegeben? Er sagte zu mir, ja, er hat sich mit ihr getroffen, weil sie Eheprobleme hat und er wollte ihr quasi okay, aber er hat gelogen. Er hat gelogen. Aber das ist jetzt erst ein Fall, wo du ihm auf die Schliche gekommen bist. Ja, genau, aber ich bin ja noch nicht am Ende der Geschichte, weil er hat dann zu mir gesagt, ob ich seine Mails gecheckt habe. Da habe ich dann in dem Moment gar nicht drüber nachgedacht und hat dann zu mir gesagt, er braucht halt eine Auszeit. Und ich bin dann halt abends zu mir heimgefahren und habe dann irgendwie ging mir das auch nicht aus dem Kopf mit den Mails. Und dann habe ich seine E-Mails halt gecheckt und da war dann sowohl sexueller Kontakt halt so quasi Cybersex mit der er sich getroffen hat, als auch noch mit einer anderen, der dann geschrieben hat, deine Lippen schmecken so gut. Mhm. Und dann noch eine dritte, der geschrieben hat, tut mir leid, dass ich gestern nicht konnte, meiner Mutter ging es nicht gut, etc. pp. Also eine ganze Menge. Das ist ich eine ganze Menge, ja. Ich habe das gar nicht kapiert. Er hat gesagt, er will eine Auszeit. Genau, er hat jetzt zu mir gesagt, er braucht eine Auszeit, weil er nicht weiß, er kommt mit sich selber nicht zurecht und er weiß jetzt halt im Moment nicht, ob er mich genügend liebt, ob er die Beziehung so weiterführen kann. Tja, und was sagst du, was sagst du dazu? Ja gut, ich sag mal, das Problem ist halt, ich habe ihn auf diese Nachrichten, die ich da gelesen habe, habe ich ihn halt noch gar nicht angesprochen, weil wir seitdem halt keinen Kontakt haben, also im Prinzip seit letzter Woche. Hast du ihm denn eine Antwort gegeben auf die auf den Vorschlag der Auszeit? Ich habe ihm halt gesagt, dass ich das halt für keine gute Idee halte, weil ich halt das Gefühl habe, dass er halt in so ein altes Rollenmuster halt zurückfällt. Da wusste ich das ja noch nicht mit diesen Nachrichten, dass ich halt das Gefühl habe, dass er halt da wieder hin so abdriftet mit diesem andere Frauen und hier treffen und da treffen. Was möchtest du denn? Eigentlich möchte ich ihn zurück, ja, aber ich möchte mich natürlich auch nicht verarschen lassen, sage ich mal. Ja, ich meine, das hat ja schon ein Gewicht, wenn er von sich aus sagt, er will eine Unterbrechung der Beziehung haben. Ja. Das hat ja schon ein Gewicht. Da wäre ich schon sehr hellhörig an deiner Stelle, was dahinter steckt. Ich finde, ich würde mich auch skeptisch machen. Ja. Denn wenn er wirklich mit Leib und Seele und mit allem drum und dran bei dir wäre, glaube ich nicht, dass er das so gesagt hätte. Vielleicht. Ja, ich sag mal, das ist halt auch das, was ich nicht verstehe, weil einen Tag vorher hat er halt noch zu mir gesagt, Schatz, ich würde dir die Sterne vom Himmel holen, du bist alles in meinem Leben, bitte verlass mich niemals. Es gibt niemanden, der für mich mehr bedeutet oder wichtiger ist als du. Aber was sagen Menschen nicht auf der einen Seite und tun auf der anderen Seite genau das Gegenteil? Ne? Die Welt ist voll von solchen Geschichten. Also offensichtlich ist er sehr zwiegespalten und lügt. Er lügt einfach. Auch. Sagen wir so, meinst er lügt du, auch. Das ist schon krankhaft oder ist das? Das ist sehr, da muss man sehr vorsichtig sein mit dem Wort krankhaft. Das muss überhaupt nicht krankhaft sein, sondern einfach ein Charakterzug von ihm, dass er sich so verhält. Es kann auch sein, dass er dich gar nicht mal, dass er dich nicht genug liebt. Ihr seid ja nun wirklich noch nicht so lange zusammen. Ja. Das ist natürlich sehr schwer zu beurteilen. Die Frage ist jetzt nur, wie verhältst du dich am klügsten in der Situation? Richtig. Ich würde an der Stelle doch nochmal ein Gespräch mit ihm führen, ihn auch ansprechen auf diese Mails und das, was du da gelesen hast. Ihn fragen, was er sich von dieser sogenannten Auszeit erwartet. Vielleicht ist das auch nur ein Trick, um sich aus der Beziehung herauszuschleichen. Man weiß es nicht. Ja. Was erwartet er sich davon? Wie stellt er sich das vor? Eine Woche? Ein Monat? Oder wie lange? Und wie stellt er sich dann vor, wieder anzufangen? Ich finde, ihr solltet schon nochmal ein sachliches Gespräch führen. Wenn du merkst, dass der das wirklich will, dann musst du es mitmachen. Dann kannst du ihn nicht klammernd halten. Dann machst du noch mehr, dann wird alles noch komplizierter. Ich finde, das wird dir wehtun und dich auch enttäuschen. Oder? Ja, natürlich. Weil ich sag mal, wir haben halt auch viel, sag ich mal, zusammen durchgemacht, als es ihm halt damals so schlecht ging. Und ich finde es halt einfach auch so traurig, dass er dich dann so anlügen kann, ja, weil es wirkt so gewissenlos auf mich, als macht er sich darüber gar keine Gedanken, wie verletzend das halt auch ist. Ja, wahrscheinlich, genau. Absolut, du hast recht. Jetzt die Tage der Sendepause zwischen euch beiden, hat er auch keinen Versuch gemacht, dich mal anzurufen? Nein. Gar nicht. Meld dich bei ihm, sag, du willst nochmal reden, red über die Mails und wie gesagt, lass dir mal alles erklären. Und ich glaube, in so einem Gespräch wirst du schon eher wittern, was mit ihm los ist. Versuche aber auf keinen Fall zu sehr an ihm zu klammern. Damit erreichst du keine Liebe, auf keinen Fall. Ja? Sabine, mehr kann ich dir gar nicht sagen. Okay. Red nochmal mit ihm. Aber trotzdem danke. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. So, meine Lieben, unser Thema diese Woche in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Macht. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die Macht ausüben zurzeit. Oder Spaß daran haben, Macht auszuüben. Privat oder beruflich, die es richtig gut finden, die es geil finden, mächtig zu sein im Beruf oder eben auch in einer privaten Umfeld, in einer Beziehung. Dann gerne mit Leuten, die nach Macht streben. Und ja, natürlich mit Opfern von Machtmenschen. Opfer von Machtmenschen können Kollegen, Arbeitskollegen sein, Mitarbeiter oder natürlich auch Partner oder Partnerinnen von machtbesessenen Menschen. Also das Thema heißt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Macht. Und wenn ihr euch gerne dazu melden wollt bei mir und euch mit mir unterhalten möchtet, dann könnt ihr euch jetzt schon anmelden unter domian@wdr.de oder natürlich dann auch vor der Sendung. Wie immer könnt ihr anrufen. Heute Freitemennacht und hier ist Sophie oder Sophie und die ist 56. Hallo Sophie. Sophie? Ja, hallo. Sage ich es richtig, Sophie? Nein, Sophie. Sophie? Ja, genau. Sophie, 56. Ja. Um was geht's? Das ist ein finnischer Name. Oh! Ja, ich habe Freitag gehört, dass du Finnland-Fan bist. Ja, sehr. Ja. Und du machst immer Urlaub in Lappland. Sehr oft, ja, genau. Ja. Und wie viel Finnisch kannst du denn? Überhaupt nicht. Oh, ich kann ganz gut. Bist du denn Finnin? Ja, natürlich. Ja, dann musst du es ja perfekt können. Ja, kann ich auch. Ja, prima. Ich beneide dich sehr darum. Aber weswegen rufst du mich an? Ja, weil ich Freitag gehört habe, wie eine Dame dich gefragt hat, ob du Finnisch kannst. Ja. Und sie hat dann gezählt bis 5. Ja, genau. Das war total verkehrt. Das war verkehrt? Ja. Mann. Ja. Und dann hast du gefragt, wie heißt das, wenn ich nach Finnland fahre? Dann hat sie auch verkehrt geantwortet. Ja, sie wollen wir nachsichtig sein? Sie ja, hat das klar, auch noch nicht so lange gelernt. Ich will sie jetzt nicht dumm machen. Nein, nein, das ist ja auch, es ist ja auch eine sehr schwierige Sprache. Ja, zweitschwierigste der Welt. So sagt man, ne? Ja. Was ist die schwierigste Sprache der Welt? Chinesisch. Ja, natürlich, natürlich. Finnisch ist grammatisch, wir haben ja 15 Fälle und Deutsch hat 4. Ja? Mhm. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Und wo gehst du denn immer in Finnland hin, nach Lappland? Na, in der Nähe von Rovaniemi. Ah, da habe ich auch Verwandtschaft. Ah. Ja. Und ich habe in Finnland, in südlichster Spitze Finnlands, in Hanko, haben wir ein Ferienhaus auf einer Insel. Wie schön. Jo, wunderschön. Wie lange bist du denn schon in Deutschland? 35 Jahre. Ah, so lange? Ja. Und mein Mann ist Deutscher, aber ja. Er liebt Finnland fast mehr als ich. Ja, es ist wirklich auch ein tolles Land. Ja. Und ja, viele Leute mögen es gar nicht, weil es im Winter so kalt ist und im Sommer so viel Mücken hat. Wegen Ach, der. Das aber stimmt doch gar nicht. Das ist gar nicht so schlimm, finde ich auch. Nein. Ja. Die Mücken. Also wir haben hier in Stockelsdorf bei Lübeck mehr Mücken als in Südfinnland. Also, das war der Grund deines Anrufes, ein bisschen über Finnland zu reden. Ja, weil ich gehört habe, dass du Finnland-Fan bist. Ja, ja. Ja, nicht, nicht nur Finnland. Ich habe deinen Kollegen gesagt, oder im Hintergrund gesagt, also du bist mein Fan seit langer, langer Zeit. Und jetzt, wo ich hörte, dass du Finnland-Fan bist, ja. Bin ich noch mehr dein Fan. Weißt du, was ich auch grandios schön finde, den Inari-See. Ja, da habe ich auch eine Cousine. Siehst du? Ja. Du hast überall Verwandtschaft, das ist ja praktisch. Ja. Ja. Wobei man ja dazu sagen muss, dass Lappland zieht sich ja über Finnland, Schweden und Norwegen hin. Ja. Das ist ja eine Region ja, ganz ja. Oben in Skandinavien. Genau. Ja. Mhm. Aber du musst auch mal Südfinnland kennenlernen. Ja, das steht noch an, das kenne ich. Außer Helsinki kenne ich nichts, ja. Ja, Helsinki, naja, ist auch schön, aber meine Heimatstadt ist noch schöner. Wie heißt die, deine Heimatstadt? Hanko. Hanko. Hanko. Hanko. Ja. Und dein Kollege hat gesagt, oder Hintergrund hat gesagt, ich soll dich auf Finnisch grüßen. Ich frag mal, no terve Domia, mitä sulle kuuluu. So, das ist jetzt aber ganz perfekt gewesen. Für all die, die richtig Finnisch können oder uns in Finnland zuschauen, die haben jetzt gehört, da hat eine Finnin gesprochen und das hat gesessen jetzt. Ja, genau. Meine Stimme war ganz schlimm, weil ich so erkältet bin. Ja, geht aber gut. Geht okay, gut. Alles klar. Schön, dass du angerufen hast und ja, alles Gute wünsche ich dir. Danke. Sophie, alles dir Gute. Auch. Tschüss. Tschüss. Hier ist Dennis und Dennis ist 21. Guten Morgen, Dennis. Ja, guten Morgen. Dennis, um was geht's bei dir? Hallo? Jetzt. Hallo? Hallo, hallo? Dennis ist weg. Dann machen wir weiter mit Ingo. Und Ingo ist 38. Guten Morgen, Ingo. Hallo, Domian. Hallo, Ingo. Um was geht's bei dir? Also bei mir geht's darum, ich habe heute Abend vorm Fernseher gesessen, nichts Besonderes, habe rumgesäppt, habe deine Sendung gesehen und habe dann 10, 12 Mal versucht anzurufen bei dir. Es geht darum, mein Bruder Michael ist am 6. Dezember letzten Jahres verstorben. Ja. Mit 36 Jahren. Ja. Das war ganz urplötzlich, also hat wirklich keiner mit gerechnet. Wir haben zwei Tage vorher Geburtstag von Lukas gefeiert, also von meinem und seinem Neffen. Mhm. Und da humpelte er so rum und meine Eltern sagten zu ihm und auch ich, du musst mal zum Arzt gehen irgendwie, und er hat sich da aber gar nicht weiter drum gekümmert und meinte so, ach, wenn ich Schmerzen habe, dann geh zum Arzt. Und zwei Tage später habe ich dann von meinem Bruder Tim einen Anruf bekommen am Abend, Michael hat einen Herzinfarkt gehabt. Und er hatte keine Vorerkrankungen, Herz, Kreislauf, nein, gar nichts? Nein, also war ein kräftiger, großer Kerl, mhm, und nichts weiter. Und dann sind wir halt nach Laatzen runtergefahren, hier von Hannover ab nach Laatzen. Wie weit ist das? Na, so 15 Kilometer, 12, 13, 14, 15 Kilometer, nicht viel weiter. Ja. Und sind dann hochgefahren in die Wohnung, und dann kam uns auch schon der Notarzt entgegen, und habe ich gefragt, ja, kommen Sie von meinem Bruder, habe den Namen dann ausgesprochen, gehen Sie mal nach oben. Und dann sind wir nach oben gegangen, da stand die Polizei auf dem Flur, mhm, und mein Bruder war zugedeckt und war gestorben. Und also konnte selbst der Notarzt dann nichts mehr machen? Sie haben 45 Minuten versucht, ihn wiederzubeleben. Ja. Und während der Notarzt dort war und ihn hat versucht wiederzubeleben, hat dein anderer Bruder Tim dich angerufen. Und deshalb konntet ihr dann so schnell da sein. Also Tim hatte mich angerufen, als er den Anruf von meiner Schwägerin bekommen hatte. Ja, okay, aber es ging alles sehr schnell, die Kommunikation. Das ging sehr schnell. Mhm. Also wir waren innerhalb von 40 Minuten, mhm, von Hannover hier, Bodfeld in Laatzen, mhm, genau. Mhm. Und Hast du deinen toten Bruder gesehen noch? Ich habe dann auf dem Flur meinen Bruder gesehen, da war ja zugedeckt, die Polizei, standen zwei Polizeibeamte auf dem Flur. Mhm. Und wir sind dann reingekommen, also meine Mutter, mein Vater und ich, und haben Michael dann, also meinen Bruder, dann gesehen. Und Hast du sein Gesicht auch gesehen? Wir haben dann, als das Bestattungsunternehmen kam, dann die Möglichkeit gehabt, uns zu verabschieden. Mhm. Und da hatten sie haben ihn versucht wiederzubeleben. Er hatte im Hals dieses, ich weiß nicht, wie sich das nennt, hatte dieses so ein Gerät im Hals, mhm, das wurde ihm dann entfernt, und da konnte man sich von ihm dann praktisch verabschieden, mhm, und ich bin dann nochmal reingegangen und ich konnte ihn nochmal sehen und habe ihn dann auch mich nochmal verabschieden können, genau, mhm, richtig. Mhm. Hat er einen friedlichen Eindruck gemacht als verstorben? Ganz friedlich. Mhm. Ich habe, mein Bruder Michael hat Kinder, mhm, zwischen 3 und 15. Mhm. Und die waren alle dann nach oben, mhm, also oben in der Wohnung. Das ist so eine zweigeschossige Wohnung, also 10. Stockwerk in Laatzen, in so einem Hochhaus. Haben die Kinder und den toten Papa dann auch gesehen? Der Steven, also der Älteste, hat ja, der mit 12 Jahren hat versucht, den Vater aus der Dusche noch rauszuziehen auf dem Flur. Was hat er versucht? Das hat er, also er ist in der Dusche, mein Bruder ist duschen gegangen. Also er ist unter die Dusche gegangen und, mhm, ist dann zusammengebrochen. Nee, was hat und der dann, Junge versucht? Was hat er rauszuziehen der, versucht? Der Junge, der Steven hat versucht, ihn aus der Dusche rauszuziehen auf den Flur. Ach so. Und die Kinder waren dann eben entsprechend alle oben und ich bin dann nach oben gegangen und dann saßen die alle unter der Decke zusammen. Und das war also sehr, sehr schwer. Mhm. Ja. Wie war denn dein Verhältnis zu deinem Bruder Michael? Also wir haben uns am Ende, wir hatten uns gestritten nochmal vor 2 Monaten, also 2 Monate bevor er gestorben ist, hm, hatten wir uns nochmal sehr gestritten, sehr, sehr schwer. Und dann hat uns dann nochmal vertragen auf dem Geburtstag von dem Lukas, was ich gerade erzählt hatte, von, hm, dem, hm, Neffen, hm, also von meinem Neffen, von Tim. Also gab es eine Versöhnung? Es gab eine Versöhnung auf jeden Fall. Gott sei Dank. Am 4. Dezember war der Geburtstag von dem Lukas. Und da haben wir uns zusammengesetzt und haben uns nochmal versöhnt, auf jeden Fall. Ja, und da war ich auch sehr froh. Und er hatte dann einen Tag vorher gestorben, er ist nochmal versucht, mich anzurufen. Und leider bin ich dann nicht ans Telefon gegangen. Warum? Ich hatte ihn hatte auf dem Display gesehen, dass er angerufen hatte. Ja. Und ich dachte, ach nö, geh ich mal nicht ran. Keine Lust. Nee, keine Lust, habe ich jetzt keine Lust drauf. Und das tut dir jetzt sehr leid. Das tut mir jetzt sehr leid, ja. Das verstehe ich. Das tut mir sehr, sehr leid. Weil man ja auch nicht weiß, was er wollte und das wäre... Genau, richtig. Genau darum geht es. Ne? Ich weiß nicht, was er wollte. Das ist sehr schwer. Ja. Das ist in der Tat eine Sache, die man dann nicht mehr aus dem Kopf rauskriegt. Nee, das stimmt. Das kann man auch nicht schönreden. Nee, das kann man nicht. Und das ist jetzt auch schon zweieinhalb Monate sind es jetzt her und es wird nicht besser, ne? Naja, und deswegen dachte ich gerade, ich rufe dich mal an, weil es find ich jetzt gut, dass ich jetzt reden kann darüber. Ich habe zwar Familie, mit der ich reden kann, aber es ist auch mal ganz gut, mal jemand anderen zu hören. Wird denn in der Familie jetzt viel über den Tod des Bruders gesprochen? Nein. Nein? Nein, überhaupt gar nicht. Meine Mutter, mein Vater, die sind wie versteinert. Und mein Bruder Tim, der ist auch irgendwie, der macht das für sich selber aus. Ich weiß es nicht, also es kommt nicht viel Kontakt zusammen. Und die Kinder von meinem Bruder, die sind auch irgendwie so fremd geworden. Ja. Dann sind ja einige Monate vergangen. Ja. Du hast vorhin gesagt, am 6.10. War das? Am 6. Dezember. Am 6. Dezember, 6.12. nicht 10, genau. Da stand dann ja auch Weihnachten vor der Tür. Ja, das war auch sehr schlimm, ja. Genau, da war die Familie zusammen und da war Michael nicht dabei. Genau, richtig, da war Michael nicht dabei. Da haben wir bei meinen Eltern gesessen zusammen und es war sehr schwer und sehr hart. Und die Kinder haben gesessen und haben ihre Geschenke bekommen, aber man hat halt gemerkt, Micha ist nicht da und... Klar, natürlich. Das ist ja auch ein großes Unglück, wenn ein so junger Mann völlig unvorbereitet aus dem Leben gerissen wird. Genau, ja. Gibt es da ja auch kaum einen Trost. Das ist für mich jetzt auch, ich will jetzt hier nicht rumheulen am Telefon oder will mich ja auch nicht irgendwie präsentieren oder so, ne? Aber es ist halt, ich versuche... Ingo, das musst du gar nicht, du musst dich gar nicht entschuldigen, das finde ich eine völlig natürliche Regung, dass du noch unter Schock stehst, dass du extrem traurig bist und wenn man dann in der Familie auch gar nicht so viel darüber sprechen kann, ist das ein gewaltiges Problem, was auf einem lastet. Ich glaube, dass Sprechen immer gut ist, wenn man trauert. Aber wenn man niemanden zum Sprechen hat, ist man auf sich angewiesen. Und das ist fürchterlich bisweilen. Das ist fürchterlich. Gehst du denn auch zum Friedhof schon mal? Also ich wollte immer alleine hingehen jetzt die letzten Wochen. Ich habe es alleine noch nicht geschafft. Ich bin aber mit anderen Leuten schon hingefahren, natürlich. Ja. Hast du Angst davor, alleine hinzugehen? Was ich am meisten Angst habe im Moment, ist, in meiner Wohnung alleine zu sein. In deiner Wohnung allein zu sein? Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich sitze in meiner Wohnung und wenn ich aufstehe irgendwie, dann versuche ich aus meiner Wohnung zu flüchten. Also ich sitze in meiner Bude irgendwie und mag hier gar nicht sein. Hast du eine Freundin zurzeit? Nein, zurzeit nicht, nein. Ja. Bist du berufstätig oder bist du arbeitslos zurzeit? Arbeitslos auch, ja. Ja, das heißt, du bist viel zu Hause und entsprechend kannst du dich auch gar nicht so ablenken. Ja, ich versuche das, mich abzulenken, aber so richtig klappt das auch nicht. Ich versuche, normalerweise lese ich viel und mache auch andere Sachen gerne, aber das hat halt alles sehr nachgelassen. Also, wenn du auch solche Sachen sagst, dass du Angst in der Wohnung hast, allein zu sein und das von der Familie gerade so erzählt hast, dass man kaum reden kann, würde ich dir sehr dringend vielleicht so etwas wie eine Trauerselbsthilfegruppe empfehlen. Du lebst in, du sagst in Hannover, da gibt es das natürlich. Sollen wir uns mal ein bisschen für dich schlau machen, wo du da vielleicht dich melden könntest? Okay. Ja, dann das machen wir. Das heißt, du legst auf und wirst von meinem Psychologen gleich angerufen und der kann dir mal ein paar Adressen in die Hand geben, damit du vielleicht feste Ansprechpartner findest, mit denen du über deine Traurigkeit und deine Trauer sprechen kannst. Das ist sehr, sehr nett. Das machen wir sehr gerne, Ingo. Und dann bitte ich dich, es aufzulegen und wünsche dir alles Gute und viel Kraft für die nächste Zeit. Vielen Dank, Domian. Sehr gerne, auf Wiederhören. Okay, tschüss. Tschüss. Und hier ist Guido und Guido ist 42. Hallo, Guido. Ja, hallo, Domian. Hallo, Guido. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja. Ich höre deine Sendung sehr gerne jeden Abend. Vielen Dank. Und warum ich anrufe, ich lebe seit 11 Jahren in einem psychischen Heim und habe vor, nächste Woche auszuziehen und möchte mich halt selbst versuchen, in der Wohnung zu leben. Jetzt sag mir mal, 11 Jahre in einer Klinik, kann man sagen. Ja, so ähnlich. In einer psychiatrischen Klinik. Weswegen so lange? Weil ich halt so Angst habe vor Menschenmassen. Ja. Und dann hat man mir einfach mal die Chance gegeben, es selbst mal zu probieren, außerhalb zu wohnen. Und das hast du schon ausprobiert? Nee, noch nicht. Noch gar nicht. Also es gab noch kein Testwohnen mal ein paar Tage oder so. Das gab's nicht. Nee, es ist mein erstes Mal. Ich freue mich drauf. Bin aber auch ein bisschen aufgeregt. Das kann ich verstehen. Wenn man 11 Jahre in so einem, sagen wir mal, behüteten Umfeld war, ist das natürlich sehr schwierig. Ja. Wie war denn das damals vor 11 Jahren? Bist du so ganz freiwillig in die Klinik gegangen? Also, ich hatte noch verschiedene Stationen mitgemacht. Ich war zuerst in Wald zu Tingen. Und da bin ich von da dann direkt nach Sigmaringen gekommen. Das sind jetzt verschiedene Kliniken. Ja. Und weil es ging dir damals so schlecht, du musstest in eine Klinik gehen. Es ging mir nicht schlecht, aber meine Eltern wollten das so, dass ich nach Sigmaringen komme. So, warst du aber dann 11 Jahre in dieser Klinik. Ja. Das ist ja eine sehr, sehr lange Zeit. Und darf ich dich noch was fragen? Ja, gerne. Ich habe gehört, du machst Lesungen. Ja. Wäre das mal möglich, dass du mal nach Sigmaringen kommst? Da können wir dann mal in Ruhe drüber reden. Aber lass uns mal noch ein bisschen über dich sprechen. Okay. Es ist jetzt geplant, dass du rausgehst. Also nächste Woche am Mittwoch ist es soweit. Das bedeutet ja, dass du in der Klinik Fortschritte gemacht hast, dass die Ärzte auch sagen, okay, er kann jetzt wieder alleine auf eigenen Beinen stehen. Ja, und darauf freue ich mich auch sehr. Und hat man denn arrangiert, dass du schon eine Wohnung hast? Ja, die habe ich mitten im Stadtzentrum. Ja. Und ich möchte mich auch mal recht herzlich bedanken mit der Zusammenarbeit in Tuttlingen. Ja. Die haben mir auch sehr geholfen. Also ist das jetzt nächste Woche was ganz Besonderes für dich? Du wirst wieder quasi ganz frei sein und dein eigenes Leben führen. Und ich bin zwar aufgeregt, aber ich freue mich wahnsinnig drauf. Ja, gibt's etwas, wovor du Angst hast? Ja, ein bisschen Angst hast du natürlich. Vor was hast du so konkret Angst? Halt, dass es vielleicht nicht so laufen sollte, wie ich es mir wünsche, aber ich streng mich halt wahnsinnig an, dass es so läuft. Das finde ich super. Das finde ich ganz toll. Wirst du denn dann auch, du wirst doch einen Ansprechpartner haben, an den du dich dann wenden kannst, wenn irgendwie mal Probleme sind? Ja, also ich kriege in der Woche immer 3-mal Besuch von meinem Betreuer. Sehr gut, sehr gut. Der heißt, also Namen darf ich nicht sagen. Nee, brauchst du ja nicht sagen. Also der ist auf jeden Fall für dich da, wenn es irgendwie nicht so ganz richtig gut läuft. Der guckt nach dem Rechten, ob das Zimmer in Ordnung ist und so. Und hast du dir schon was vorgenommen, was du dann am liebsten bald dann draußen machen wirst? Also wenn das alles klappt, ich bin ja zurzeit jetzt auch arbeitslos und würde mich freuen, wenn ich in der freien Marktwirtschaft einen Job finde. Achso, das ist auch ein Wunsch, dass du dann wieder arbeiten wirst gehen ja. können. Mhm. In welchem Bereich möchtest du arbeiten? So im mein Traumberuf wäre im Hotel. Mhm. Hast du sowas in der Richtung gelernt früher? Ich habe ein Praktikum gemacht, mhm. aber da haben sie nur Frauen gesucht und ich war ein Mann. Mhm. Mhm. Und vielleicht findet sich sowas und wenn ich im Einzelkauf. Im Einzelhandel so ja. irgendwas. Ja. Aber wenn du so lange nicht draußen, ich sag mal so draußen, ich nenne es mal so, gelebt hast, gibt's da so, freust du dich so auf die ersten Abende allein in der Wohnung, ein bisschen so für dich sein, in ja, deinem eigenen Reich? Ich freue mich halt, wenn man Feierabend macht und die eigene vier Wände kommt und genau. drunter ist auch ein Kaffee. Ja. Da kann man sich zu den Leuten setzen und ein bisschen zu hören, was sie reden. Super. Und so. Und der Chef ist ja auch nett. Wie groß ist die Wohnung? Also die Wohnung hat ein Zimmer ja. und eine große Terrasse, Küche und Bad. Da braucht man dann ja nun einige Sachen. Man braucht Möbel und ein bisschen so für den Haushalt. Also ist voll möbliert. Ach so, ist voll möbliert. Das heißt, du kannst da einziehen und da ist dann so alles da. Muss dann nur noch ein paar neue Sachen dazu kaufen. Diese 11 Jahre in der Klinik, durftest du auch die Klinik mal verlassen oder warst du immer also, in der Klinik? Die Klinik durfte man nach Absprechung immer verlassen. Mhm. Wir hatten ja auch eine Begegnungsstätte mhm. und da treffen sich immer Leute auf, die gleichen Probleme haben. Ah so, ah ja. Mensch Guido, also mutig, dass du angerufen hast. Ja. Und das ist ja jetzt ganz toll und da wünsche ich dir sehr, sehr viel Erfolg für ja. den Schritt in die Selbstständigkeit wieder. Danke schön. Und ich wünsche dir auch, dass du vielleicht dann irgendwo in deinem Bereich einen Job findest dann in absehbarer Zeit. Ich hoffe, dass mein Traum in Erfüllung geht, dass wir uns mal live sehen. Ja, mit der Lesung, da überlegen wir mal drüber. Ja. Ne? Lieber Guido, alles Gute wünsche ich dir und toi toi toi für den Start. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Tobias Linke, morgen wieder 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, dann auch wieder mit einer freien Themennacht. Ich sag euch eine schöne Nacht. Bis morgen.